Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's fast 2 Stunden lang Musik von Bands, die eher mit Hits als mit Konzeptalben aufgefallen sind. Mehr als respektable Musik gibt's von ihnen aber auch jenseits der Hitparade, und zwar nicht nur für Teenie-Bopper. Viel Spaß also mit The Equals, Slade und Kollegen. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Im Sommer 1970 erschien diese Nummer der Equals als A-Seite einer Single. I Can See But You Don't Know heißt der Song, komponiert vom Leadgitarristen Eddie Grant. Der ziemlich sägende Gitarrensound klang damals schon etwas anachronistisch verglichen mit der Klangpalette, die von Hendrix, Blackmore, Page und Co. im Angebot war. Der Gitarrensound und die manische Energie aber haben eher etwas von den krachenden Garagenbands, die zu Beginn der zweiten Hälfte der 60er Jahre in den USA aktiv waren. I Can See But You Don't Know tauchte in den späten 90er Jahren dann auch auf nicht autorisierten Samplern mit sogenannten Freakbeat-Nummern auf. Die Musik der Equals war zwar ein paar Jahre sehr erfolgreich gewesen, allerdings wurde sie musikhistorisch meistens in der Schublade leichtgewichtiger Bubblegum abgelegt. Etwas, das Eddie Grant lange Zeit gewurmt hat. Tiefschürfende Nachdenklichkeit war sicherlich nicht Ziel der Equals, und es gibt auch ein paar Equals-Songs, die mich unangenehm an die Klatschmarsch- und Schlagertradition hierzulande erinnern. Aber es lohnt sich, bei den Equals genauer hinzuhören. The Clash veröffentlichten 1980 auf ihrem Triple-Album Sandinista eine Coverversion der Equals-Nummer Police on My Back. Eine andere Nummer, Funky Like a Train, gilt lange schon als Klassiker in Tanzclubs. Der minimalistische Disco-Song der Equals wurde erstmals 1976 veröffentlicht, zu einer Zeit, als die Equals schon lange aus den Charts verschwunden waren. Einige der Equals-Songs sind zu Recht Evergreens geworden, die gibt's aber heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk nicht, dafür später aber mehr von unverschämt guten B-Seiten oder Albumtracks. Hier ist eine andere Gruppe, die den meisten als Band für Teenie-Bopper in Erinnerung geblieben ist. Sie spielt gleich einen Song von Eric Clapton und Bonnie Bramlett, Coming Home. Brian Matthews präsentiert die extra für die BBC eingespielte Nummer am 16. Januar 1970 im Radio One Club. The powerful side of the toughest group on the British scene, the skinhead set called Slade. And this is their brilliant version of the Delaney and Bonnie hit, Coming Home. Being out on the road, about 6 months to go. I want you so bad, I need to understand you. The sensational Slade. Ja, auch auf die Gefahr, mich zu wiederholen oder Brian Matthews zu wiederholen. Das waren also Slade und zwar Anfang 1970, zu einer Zeit, als sie sich von Ex-Hendrix-Manager Chas Chandler noch als Skinheads vermarkten ließen. Ein erstes Album war 1969 erschienen, damals nannte sich die Band noch Ambrose Slade. Die LP und Singles für das Fontana-Label brachten nicht den Durchbruch. Die Skinhead-Idee sorgte dann zwar im nächsten Jahr für eine gewisse Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, aber eher für Aufmerksamkeit der negativen Sorte. Erst Mitte 71 gab es für Slade den ersten Charts-Erfolg. Die Qualitäten von Hits wie 'Cause I Love You oder Take Me Back Home sollten unbestritten sein, aber auch im Frühwerk von Slade gibt es einige, vielleicht überraschende, Finessen und Ideen. Mehr von Slade in der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk. Ab 2.05 Uhr. Ein nach eigenem Bekunden äußerst schüchterner Musiker trat in den Tagen des Glamrock im Zaubererkostüm und mit greller Gesichtsbemalung auf. 1972-73 brachte er 4 Singles in Folge in die Charts. Die A-Seiten waren von ihm komponiert und im Retro-Sound à la Phil Spector arrangiert worden. Für die Teenager, die damals die Singles kauften, warteten auf den Rückseiten ein paar musikalische Überraschungen. Einigen Musikern seiner achtköpfigen Band gab Roy Wood die auch finanziell lukrative Gelegenheit, eigene Kompositionen auf den B-Seiten unterzubringen. Die nächste Nummer wurde zum Beispiel vom Cellisten und Synthesizer-Spieler der Band komponiert. Bück dich, Beethoven, heißt sie, in Anspielung auf ein damals aktuelles Remake der Chuck Berry-Nummer Rollover Beethoven. Hugh McDowell heißt der Cellist, Bend Over Beethoven, das Werk. Das waren zwei Instrumentals, die die B-Seiten von zwei Singles aus dem Jahr 1973 zieren. Los ging's mit einer Nummer des Cellisten und Synthesizer-Spielers Hugh McDowell, Bend Over Beethoven. Die zweite Nummer heißt Rob Roy's Nightmare, komponiert von einem der beiden Saxophonisten des Ensembles, Mike Burney. Der Name der achtköpfigen Band ist Wizard. In ihr spielten nicht nur zwei Saxophonisten, sondern auch zwei Drummer. Und den meisten wird noch bekannt sein, dass dies ein Projekt von Roy Wood war. Roy Wood hatte in den 60er Jahren bereits Hits mit The Move gelandet. Sein Nachfolgeprojekt, das Electric Light Orchestra, verließ er nach dem ersten Album tatsächlich wegen musikalischer, nicht wegen persönlicher Differenzen mit Jeff Lynne. Und 1972-73 folgten dann erst einmal vier Single-Hits und eine LP. Und die diversen Stilrichtungen, die auf der LP zu hören waren, gingen ähnlich durcheinander wie die beiden Single-B-Seiten, die gerade zu hören waren. Die 73er LP von Roy Wood und Kollegen trägt den Titel Wizard Brew. Sie ist 2006 wieder veröffentlicht worden, erfreulicherweise mit den Hits und den B-Seiten als Bonustracks. Thank you. Once I stood close to a girl that I knew for many a beautiful day, trying to tell her our love wasn't right in a kind and most gentle way. Why do the words in my head never seem quite the same when I speak them and say, hey, sorry young girl, but we're through. Sorry, and please don't feel blue. Then as the tears from her eyes begin falling, I ask myself, what did I do? I stand far away from that girl. I realize the wrong that I've done, hurting a girl that has loved me so true beside me in sorrow and fun. My life has changed, I'm no good for that girl. I'll leave or I'll soon have a son. Oh me, sorry young girl, I must go. My life belongs on the road. Night is between us, so barely I see her. Still she keeps crying, don't go. Musik aus den USA anno 1967 und 1968 von John Fred and his Playboy Band und von Mark Revere and the Raiders. Beide Bands hatten ihre ersten Singles schon 1958 bzw. 1960 aufgenommen. Die von John Fred klang wie ein Fats Domino Song und die von Paul Revere war eins der damals beliebten Instrumentals mit Klavier- und Gitarrensoli. Als Trendsetter hätten sich die Musiker wohl selber nicht bezeichnet, aber als Profis waren sie später in der Lage, ihre Musik den wechselnden Trends der 60er Jahre anzupassen. Wie viel dabei auf zynische Kalkulationen seitens Plattenfirma und Produzenten beruht und wie viel authentische Begeisterung für Beatles, Stones, Birds und Kollegen mit im Spiel war, lässt sich eh nicht herausfinden. Überliefert ist aber eine ganze Reihe Tracks, die mehr als halbherzige Kopien sind. Anfang 1968 war Judy in Disguise ein unwiderstehlicher Hit von John Fred and his Playboy Band. Textlich war der Song eine Parodie von Lucy in the Sky with Diamonds von den Beatles. 1968 produzierten John Fred and his Playboy Band aber auch eine ganze LP, die einige deutlich psychedelisch angehauchte Songs enthält. Permanently Stated heißt die LP von John Fred and his Playboy Band. Zu hören war daraus die Eigenkomposition Before the Change. Danach gab es einen Song von der LP mit dem Titel Spirit of 67. Why heißt der Song, der zuletzt zu hören war. Mark Revere and the Raiders waren das. Geschrieben wurde die Nummer Why vom Bassisten der Band Philip Folk. Produzent war der Sohn von Doris Day, Terry Melcher, der unter anderem auch die Birds produzierte. Mehr von John Fred and his Playboy Band und von Paul Revere and the Raiders in der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk ab 2:05. Hier ist noch eine US-Band, die Ende der 60er Jahre auf den Psychedelik-Zug sprang. Vorher lieferten sie aber noch einen Hit, der im Grunde Blue-Eyed Soul war Und das wird in der raren Live-Version aus dem Jahr 1968 noch deutlicher. We'd like to ask one thing this time. Maybe if we could get a little bit of audience participation. Like maybe clapping your hands, stamping your feet. Let's keep it clean. Take off your clothes. It really doesn't matter. Just so it's in rhythm, you understand? Let's get... Tommy James and the Shondells, 1968. Das war Money Money live und hier ist die Rückseite der Originalsingle Money Money. Kissing a while, watching you smile, spending my time with you. Look at the way my heart is jumping, baby, really started something. Oh, what a thrill, kissing you till nobody else. Oh, zum zweiten Mal, Tommy James and the Shondells 1968. Gerade das war die B-Seite des Hits Money Money. One, two, three and I fell, inklusive schön sägender Fuzz-Gitarre. Davor gab's, wie gesagt, eine rare Live-Version von Money Money, aufgenommen irgendwo in den USA 1968. Bemerkenswert finde ich bei der Live-Version nicht nur Tommy James' rauen Gesang. Drummer Peter Lucia spielt zunächst einen der einfachsten Beats der Welt, aber mit so viel Wumms und bewundernswerter Präzision, und alle Bandmitglieder beteiligen sich am ekstatischen Background-Gesang. Und dann taucht unerwartet noch so kurz vor Schluss so etwas wie ein Funk- oder Soul-Riff auf. Hut ab also vor Tommy James, Peter Lucia Drums, Mike Vail Bass, Eddie Gray Gitarre und Ronnie Rossmann Orgel. Der jüngste Shondell war damals 19, der Senior der Band war 23 Jahre alt. Hier ist ein Septett aus Wales mit hörbar jungem Publikum. Gegeben wird eine Nummer, die ursprünglich in der Interpretation von Lloyd Price bekannt wurde, Stagger Lee. Amen Corner mit dem hier kaum hörbaren Sänger Andy Fairweather Lowe, Stagger Lee, die Schlussnummer ihres Live-Albums aus dem Jahr 1969, The National Welsh Coast Live Explosion Company. Das Repertoire der Band enthielt auch noch zu Zeiten ihres Hits If Paradise is Half as Nice reichlich Soul-Nummern, die seit Mitte der 60er ja auch in Großbritannien beliebt waren. Die Band Amen Corner war erst 1966 gegründet worden, 1970 zerfiel sie in zwei Hälften, der Pianist und Organist Blue Weaver verdingte sich fortan sehr erfolgreich als Begleitmusiker, unter anderem für Lou Reed und die Bee Gees. Andy Fairweather Lowe hatte noch ein paar Solo-Hits Mitte der 70er Jahre, danach trat er auch in die zweite Reihe zurück. Als Begleitmusiker tauchte er unter anderem in Bands von Eric Clapton und George Harrison auf. Wir bleiben noch eine Weile in Großbritannien. Nicht nur für Teenie-Bopper ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Musik aus den Jahren 1967 bis 1970 war gerade zu hören. Los ging's mit einer ungewöhnlich handfesten Beatnummer von Dave D., Dozy, Beaky, Mick & Titch, He's a Raver, eine Eigenkomposition der fünf, die sie auf der B-Seite ihrer Single OK unterbrachten, 1967. Die A-Seiten von Dave D. und Co. wurden meistens vom Manager-Team Howard Blakely geschrieben. Danach gab's zum ersten Mal in dieser Soundcheck-Folge The Troggs. Come Now erschien 1970 als B-Seite einer Single. Richtig erfolgreich waren die Troggs damals nicht mehr, aber besonders schön dreckig klingt die Nummer allemal. Als Schluss der Trilogie waren gerade The Equals mit dem unsterblichen Bo Diddley-Beat zu hören. Und im Refrain heißt es schlicht: Einsame Rita, komm her, Kind, trink eine Tasse Tee mit mir und setz dich zu mir. Lonely Rita erschien erstmalig im November 1968 als B-Seite der Single Softly Softly. Eine Co-Komposition von Eddie Grant, Equals-Bassist Pat Lloyd und Drummer John Hall. Die B-Seite der ebenso formidablen Equals-Single I Get So Excited von Anfang 68 kommt mit noch sparsameren Mitteln aus. Eine Akkordfolge reicht für den ganzen Song, der Text ist nicht mit Metaphern überfrachtet, es langt ein Bild, der Himmel wird nicht einstürzen. Das alles wird mit einer hämmernden Intensität vorgetragen, die selbst bei den Equals nicht oft zu finden ist. The sky is above. The Equals 1968 mit The Skies Above. The Equals waren neben den Foundations die erste britische Hitband mit schwarzen und weißen Musikern. Eddie Grant war Ende der 60er Jahre, Anfang 20 und er war mit ziemlicher Sicherheit der erste schwarze Musiker, der einen eigenen Musikverlag in London besaß. Den ansteckenden Enthusiasmus, den die Equals verströmten, kann man auch mit Hilfe des Internets nachfühlen. Ein circa 10-minütiger echter Live-Mitschnitt des deutschen Fernsehens kursiert bei YouTube. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 2 Uhr jetzt noch ein Track vom ersten Album der Equals, My Life Ain't Easy, veröffentlicht Ende 1967. Dude, I tell you, this life ain't easy. Woman, you got to try to please me. gotta do what I ask when I ask you to. You gotta love me, baby, not tease me. I said my life ain't easy. Don't make it easy. I said my life ain't easy. Woman, you've got some kindness spent on me, and I've been trying for a long time to get free. I've got to do what you ask when you ask me to. I've got to love you, baby, you don't love me. I said my life ain't easy. Oh no, oh, it ain't easy. I said my life ain't easy. Oh no, oh, it ain't easy. Girl, I tell you this life ain't easy, and you got to try to please me. Said you come around to see me. Girl, you know you lie. You lie, girl, you lie, lie, lie, lie, lie. Hey, listen to me. I said my life ain't easy. Oh no, no, my life ain't easy. I said my life ain't easy. Oh no, no, my life ain't easy. You tell me you love me, you tell me you want me, you tell me you need me, and it ain't easy. Oh,